haben, als ein neues Jahr gerade eingeläutet war, die Hafenarbeiter Musik gemacht, den Bossen zu Gehör gebracht. Mit 20.000 Mann im Chor, das klang den Rädern schrill im Ohr. Doch zähneknirschend tanzten sie im Takt der Hafenmelodie. Diese Melodie ist alt, die in wechselnder Gestalt immer wieder neu entsteht, wenn es um Menschenrechte geht. Ihr versteht, das ist die Melodie von der Solidarität. Ihr versteht, das ist die Melodie von der Solidarität. Auch Druckersetzer haben sie sehr gern gehört, die Melodie, kurz aber gründlich nachgedacht, sich ihren Text dazu gemacht. Und ob die Unternehmerschaft in Zukunft gegen diese Kraft mit Aussperrung anstinken kann und anderen Tricks, kommt noch drauf an. Denn diese Melodie ist alt, die in wechselnder Gestalt immer wieder neu entsteht, wenn es um Menschenrechte geht. Ihr versteht, das ist die Melodie von der Solidarität. Ihr versteht, das ist die Melodie von der Solidarität. Schon sangen diese Melodie Stahl- und Metallarbeiter, die ebenso musikalisch sind. Die wissen, dass ihr Kampf beginnt. Die wissen, dass gekürzter Lohn und Arbeitsplatzvernichtung drohen. Auch dass der Kampf vereint geführt, am Ende doch gewonnen wird. Diese Melodie ist alt, die in wechselnder Gestalt immer wieder neu entsteht, wenn es um Menschenrechte geht. Ihr versteht, das ist die Melodie von der Solidarität. Ihr versteht, das ist die Melodie von der Solidarität. Dass bei uns auch in nächster Zeit die Melodie bald weit und breit gepfiffen und gesungen wird, das haben viele längst gespürt. Die Ängstlichen in unserem Land, die hinter vorgehaltener Hand die Münderspitzen fassen tritt, singen die Melodie laut mit. Denn diese Melodie ist alt, die in wechselnder Gestalt immer wieder neu entsteht, wenn es um Menschenrechte geht. Ihr versteht, das ist die Melodie von der Solidarität. Ihr versteht, das ist die Melodie von der Solidarität. Ihr versteht, das ist die Melodie von der Solidarität. Ihr versteht, das ist die Melodie.